leuchte Licht um mich und bleib im Dunkeln. Schwer ist mein Herz, aber leicht meine Seele. Wohin soll ich gehen? Ein dunkler